Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Unsere ganze Städte wird saniert und die Anwohner schön abkassiert. Wir brauchen Schifffahrer angeschissen, der Scheiß in Züge abgerissen. Statt der Level umgebaut, ist Dinge kräftig in der Kasse. Szene Viertel angepriesen, jetzt heißt es Klasse gegen Klasse. Hey, Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Hey, Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Jeder, der ein Haus besitzt, verdient hier fleißig mit. Gewinn, bringen, verkaufen, es zählt nur der Profit. Komm, bietet euch euch an, ihr fresst aber 100.000 mehr. Interessiert die Zukunft eurer Mieter auch nicht mehr. Hey, Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Hey, Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Solange es um Kultur weiterlebt, meine Tante Masse zugeklebt. Spießer vor die Tür geschissen und hab heute Land rausgeschmissen. Verwunderung, dass wir euch erst doch das hier sind. Unsere Straßen kostenlos, bleibt verdreckt, bis der letzte von uns hier verreckt. Hey, Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Hey, Schatz, du bist, wir haben euch so satt. Ihr beschissen in den Bund und Träger, du bist doch aus der Stadt. Hey, Scheiße, bist!